mein Herz doch außenrum ist Stacheldraht, so suche im Labyrinth der Zeit ich meinen eigenen goldenen Pfad. Dabei oft durch Ungeduld an mit dem Kopf ich gegen Wände, weil zu viel zu sehen die Türen, die mich auch tun ohne Ende. Auf dem Seil über der Leere tanze ich solo ohne Mühe, zeigt dabei die Nase jenen, die ich gerne fallen sehe. Ich kann nehmen, ich kann geben, beides ist für mich möglich, auch aus Teilen und aus Ecken und der Dichter, so bin ich. So bin ich. Wusselig, wie die Horde ich mal hab, auch bin ich manchmal wusselig, doch nie kalt und ab nie glatt. Und was ich noch gut kenn, ist das Gefühl wie Zwischenspiel, was nicht leicht ist auszuhalten, dabei gelernt hat ich noch viel. Zum Beispiel, dass ein Künstler, wie manche zu mir sollen, der Hänse ist, der richtig leid, bloß der Recht hängt in der Droh. Eine Hand am heißen Puls der Zeit, zum Po, der Herzdame greift die Anna hin. Ich bin, was ich bin, und das ist alles, was ich bin. Das kann auch mal. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Thank you. wie Hund und zapft wie Land. Doch manchmal zieh ich den Wolfspelz an, bin als Hand im Getriebe, Öl auf dem Feuer. Fehle Dokumente sind mir nie geheuer. Mafia, Politiker, die Anwaltschaft, was das alles hört, hab ich noch nie gerafft. Faschismus, Fahrleute, nie auf den Sack. Ich geb mich lieber mit Will, die so ab. Such meinen Schatten zu akzeptiert. Wiederholungstäter ist bei mir nicht drin. Mann, die Frau, das Kind in mir. Will ich finden und liebhaben, was sonst ist der Sinn? Selbst verliebt, Narzissen, gleich, aber sag ich, das ist doch jeder von euch. Yo, super.